Ruhe und Vertrauen, die Grundlagen jeder politischen Befriedung und jedes wirtschaftlichen Aufschwungs, werden erst wiederkehren, wenn die Diskriminierung Deutschlands und der anderen im Jahre 1919 entrechteten Staaten beseitigt ist. Wenn Gerechtigkeit, Billigkeit und Achtung wieder den Verkehr der Völker beherrschen. An dieser Wahrheit werden auch alle die Vorurteile gegen das neue Deutschland zunichte werden, wie sie infolge Unkenntnis oder infolge böswilliger Entstellung unserer Verhältnisse im Innern und unserer Absichten nach außen heute offensichtlich noch vielfach bestehen. So zweifle ich nicht, dass zum Beispiel das unsinnige Gerede des Auslands über rein innerdeutsche Dinge, wie die sogenannte Judenfrage, schnell verstummen wird, wenn man erkennt, dass die unbedingt notwendige Säuberung des öffentlichen Lebens wohl vorübergehend in Einzelfällen persönliche Härten mit sich bringen konnte, dass sie aber doch nur dazu diente, um in Deutschland die Herrschaft von Recht und Gesetz umso unerschütterlicher zu festigen. Das Ausland wird auch aufhören, den Lügenberichten deutscher Emigranten das Ohr zu leihen, ihre Brunnenvergiftung zu begünstigen und der Meinung von Leuten Beachtung zu schenken, die einem Deutschland nachtrauern, indem sie sich auf Kosten des Volkswohls zu Einfluss bringen konnten. Einem Deutschland, das niemals wieder auferstehen wird.